Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio hören Sie den zweiten Teil des Soundchecks, nämlich Country und Western. Guten Abend. Vor den Nachrichten hörten wir Elin Joel. Nicht Eileen, sondern Elin Joel. E-I-L-E-N heißt Elin. Elin Joel aus Boston, Massachusetts, hat eine CD gemacht, die heißt Letters from Sinners and Strangers. Und obwohl die sie mag und die sie beeinflusst haben, Menschen wie Howlin' Wolf und Billie Holiday und Bessie Smith sind, Bessie Smith sind, macht sie Country-Musik, Elin Joel, auf dieser CD Letters from Sinners and Strangers. Den Song, den wir kurz hörten, aber er wäre nicht mehr allzu lang gewesen, der hieß Rich Man's World, und wir hören noch einen Song von dieser CD, von Letters from Sinners and Strangers, und diesen Song, den hat Charlie Rich geschrieben, und das Lied, das heißt Thanks a Lot. Sing you to heaven. Our families will gather round to remember where we are flesh and blood. By the next one, we're dust under the leaves. Without a love, we're only ash and urns of silver. Tears of gold. That she feels tears of gold. Tears of gold promise the rapture and heal the soul. Replacing tears of gold with music and laughter. Tears of gold. Man hat der Rockmusik gemacht, man hat der Countrymusik gemacht und man hat gute CDs gemacht und man hat er CDs gemacht, die ein wenig merkwürdig waren. Ryan Adams ist das gewesen mit einem Song mit Tears of Gold von seiner neuen CD Easy Tiger. Ryan Adams, dem eine glänzende Karriere vorausgesagt worden ist. Was heißt vorausgesagt? Er hätte sie machen können. Irgendwas ist dazwischen gekommen. Vielleicht hat er zu viel getrunken oder zu viel Drogen genommen oder vielleicht war es auch sein Umzug nach New York, weiß der Himmel. Das ist auf jeden Fall seine 9. Solo-CD, Easy Tiger, und wir hören noch einen Song von dieser CD, die so schlecht nicht ist, und dieser Song von Ryan Adams, den wir noch hören, der heißt Pearls on a String. One, two. Blue eyes for miles, pretty as a peach. Glorious kind, and always on time, never far out of reach. Tomorrow's on its way, there's always new songs to sing. Glorious kind, noise on time, pearls on a string. Soft, precious and easy, under the sea. If you dive down far enough to the bottom, look around and you can see. Tomorrow's on its way, and there's always new songs to sing. Glorious kind, noise on time, pearls on a string. Glorious kind, noise on time, pearls on a string. Sun shining down, children laugh and play. Glorious kind and always on time out there in the day. Tomorrow's on its way, and there's always new songs to sing. Glorious kind and always on time, pearls on a string. Glorious kind and always on time, pearls on a string. Glorious kind, noise on time, pearls on a string. Glorious kind, noise on time, pearls on a string. They say life is so much sweeter through the telephoto lens of around here. You get just as much attention cheering at the high school football game. Miranda Lambert ist das gewesen. Miranda Lambert, 23 Jahre alt, macht 2005 mit Kerosene die erste CD. Die landet auf Platz 1 der Country Charts und verkauft sich 1 Million Mal in den USA. Da war sie dann also 21 und macht 2007 die nächste CD, nämlich Crazy Ex-Girlfriend. Die landet wieder auf der Nummer 1 in den Country Charts, verkauft sich allerdings nicht so häufig. Aber das wird sie vielleicht noch tun, denn die CD ist ja erst relativ neu. Miranda Lambert also. Der Song, der hieß Famous in a Small Town, das ist auch die Single gewesen von dieser CD, Crazy Ex-Girlfriend. Und wir hören noch einen Song von Miranda Lambert und der heißt Easy From Now On. Crossroads me, a quarter moon. and sparrows and robins, empty beer bottles and heartbroken arrows, dreams and dungeons about children who love you, flowers in bloom, me without you. Well, there's a stillness in the Midwest and a ringing in my ears. Everything that I think about, well, ain't very clear. The pine trees are lined up under the blue, stumbling down an old street and me without you. Sparrows and sparrows and robins, empty beer bottles and heartbroken arrows, dreams and dungeons about children who love you, flowers in bloom and me without you. Out here. There's a thickness and a blackness wrapped in my mind. Every good moment, well, pushes on time. Cussing the buses and the cars flying by. Where is the real truth for me without you? Yeah. Sparrows and sparrows and robins, empty beer bottles, heartbroken arrows, dreams and dungeons about children who love you, flowers in bloom, me without you. Sparrows and sparrows, you got a little red robins and robins, empty beer bottles and heartbroken arrows, dreams and dungeons about children, Lord, they love you, flowers in bloom and me without you. Yeah, the flowers in bloom and me, I guess. Malcolm Holcomb hieß dieser Sänger, der dieses Lied gesungen hat. Und der Song hieß Sparrows and Sparrows, Sperlinge und Sperlinge oder Spatzen und Spatzen. Not Forgotten heißt die dazugehörige CD. Malcolm Holcomb, Jahrgang 1955, ein Herumtreiber, wenn ich das recht verstanden habe, was über ihn in Erfahrung zu bringen ist. Und hat relativ spät mit, na, sagen wir, professioneller Musik angefangen. Aus einem Elternhaus, Eltern früh gestorben, nach Florida gegangen, angefangen, Gitarren zu spielen, so wie das manchmal geht im Leben. Und dann irgendwann eine CD, Not Forgotten. Und diese Songs, die schwanken zwischen Country und Blues und ein wenig Folk. Jim Burns ist Sänger und Schauspieler. Jim Burns ist ein Mann, der, ich glaube 1974, da war er in seinen 20ern, einem Freund, der ein Problem mit dem Auto auf der Autobahn hatte, helfen wollte, überfahren wurde und beide Beine verlor. Jim Burns, nicht der Freund. Und nun ja, und dann Sänger und Schauspieler wurde. Jim Burns hat eine neue CD gemacht, House of Refugee, sind Lieder, eine ganze Anzahl von schönen Liedern, die sich um Gott, um Jesus drehen. Und da ist ein Song dabei, allerdings den hat William Brunsey geschrieben, also Big Bill Brunsey, Bluesänger. Der heißt Big Bill's Blues und den singt Jim Burns und das ist dann doch schon wieder irgendwie Country. Jim Burns. And I was feeling blue. Well, my my baby done left me, Lord, and what am I supposed to do? You know I'm lonesome. And whew, Lord, boy, the blues are dogging me. I get that's all right. I will be up someday. Well, my baby left me. She left me broken down. Say goodbye, St. Louis, Jimmy B. I'm gonna see you in another time. You know I'm lonesome. And fool off all the blues keep dogging me. But that's all right. I will be up someday. Now I got to talk by myself, sleep by myself, cause the woman that I'm loving, Lord, she's loving someone else. Right now I'm lonesome. And whew, Lord, boy, I got the blues of dogging me. Maybe that's all right. I will be up someday. Now pick it, Wilson. My mother said, done what she said. Well, I'd be home right now sleeping in my big feather bed. You're still down lonesome. Ooh, Lord, boy, the blues are dogging me. But that's all right. I will be up someday. Baby done left me, Lord, Lord, what am I gonna do? You know I'm lonesome. Whew, Lord, boy, the blues are dogging me. Yeah, mama, that's all right. I will be up someday. Something that I need to say to you. get over you in time. I'll do anything I have to wash away your memory from my mind. It still tears my heart out to know that you don't want me no more. Through a lot of heartache, but nothing's ever hurt this bad before. Baby, let's go. That really hurt down through my soul. Baby, that's cold. Das ist der Titel des Songs gewesen von einem Mann mit Namen Casino Steel. Ehemals Mitglied einer Band aus London namens The Hollywood Brats. Das ist eine Punkband gewesen. Dann in den frühen 70ern Mitglied bei The Boys. Das ist auch eine Punkband gewesen. Dann Mitglied, ganz kurzes Mitglied, als Casino Ramone bei den Ramones. Also New York. Dann mit dem englischen Schauspieler und Sänger Gary Holton verbandelt und dessen Band den Heavy Metal Kids. Dann wohl viele, viele Jahre in Norwegen, vielleicht immer noch in Norwegen, ich weiß es nicht genau, hat er auf jeden Fall jetzt Casino Steel eine CD gemacht mit dem Titel There's a Tear in My Beer. Dieser Song von Hank Williams im Original. Es gibt noch ein paar andere Songs von Hank Williams auf dieser CD, I'm So Lonesome I Could Cry. Ein paar hat er selbst geschrieben, Casino Steel, und der Song, den wir hörten, Baby That's Cold, der ist von Hank Cochran und Vern Gostin gewesen, also auch schon ein bisschen älter, dieses Lied. Casino Steel, There's a Tear in My Beer. Gretchen Peters hören wir jetzt. Mit einem Song von einem Sampler. New Country Music heißt dieser Sampler von dieser bestimmten Schallplattenfirma. Der Untertitel 32 Most Wanted Voices in Country, also 32 meist gewünschte oder meist gehörte Stimmen der Country Musik. Gretchen Peters macht den Anfang von diesem Sampler mit dem Song Museum. Gretchen Peters. Das ist falsch gewesen. Das war die falsche CD. Das ist die richtige. Na, komm. Schwupp. Gretchen Peters Museum. It's my masterpiece. a bottle, like a ghost beyond the grave. You're looking for some meaning, but it's my life I'm trying to save. Not living, breathing flesh and blood, but dust upon a shell. It's my joy, my strife. It's my lot in life to be hanging on a wall in a museum. Das war also Gretchen Peters mit dem Song Museum, ein älterer Song, aber der Sampler New Country Music, der ist neu in Deutschland erschienen. Und wir hören noch einen Song von dieser Doppel-CD von Bruce Robinson, wohnhaft in Austin, Texas. Und der Song, der heißt Driving All Night. Glowing out so bright, it's light out on the highway. I can't hear the engine for the wheels out on the road. The wind is blowing, freezing, but it keeps my eyes wide open. The 3 a.m. driving's for them halls I hear below. But I gotta tell her that I'm sorry, and I gotta tell her I was wrong, and I gotta show her I still love her, but I've been driving all night long. A 100 miles from nowhere, there are houses on the highway. In the dark, a place that someone once called home. But maybe they put sheets on chairs and tables like the movies. But I know that in real life they're as empty as my soul. But I gotta tell her that I'm sorry, and I gotta tell her I was wrong. I gotta show her I still love her, but I've been driving all night long. But if I fail, I turn my wheel into that semi-corner. But I know well that there's a man in there just trying to get home. And waiting up and one who loves him dearly, but I ain't thinking clearly. I've been driving all night long. Thank you. Shadows are falling. I've been here all day. It's too hot to sleep. Time is running away. Feels like my soul has turned into steel. I still got the scars that the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. My sense of humanity has gone down the drain. And every beautiful face I find some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. Put down in writing what was on her mind. Well, I don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. I've been to London, I've been to Gay Paris. I follow the river, got down to the sea. I've been down on the bottom of this world full of lies. Ain't looking for nothing in anyone's eyes. Sometimes my burdens, they are so hard to bear. It's not dark yet, but it's getting late. Born here, I'll die here against my will. I know it looks like I'm moving, but I'm only standing still. Never knew. Came here to get away from. Don't even hear the murmur of a prayer. It's not dark yet, but it's getting late. Thank you. It's not dark yet, but it's getting there. It's not dark yet, but it's getting there. Bob Dylan hat diesen Song geschrieben, Not Dark Yet, von seiner CD Time Out of Mind. Das ist auch schon 10 Jahre her. Und Jimmy LaFave hat ihn gerade gesungen, neu aufgenommen. Cimarron Manifesto heißt die neue CD von Jimmy LaFave. Immerhin auch schon seine 8. Es geht weiter mit einem Song von Kris Kristofferson, einem Song, den Johnny Cash geschrieben hat, Sunday Morning Coming Down. Mehr dazu nach diesem Lied. Coming down. Eine Liveaufnahme aufgenommen in einem norwegischen Gefängnis. Ein norwegischer Tribut an Johnny Cash. We Walk the Line heißt die CD. A Tribute to Johnny Cash Inside a Norwegian Prison. Mit Grußworten von Rosanne Cash, die irgendwie an dem Projekt beteiligt worden ist. Mit Interpreten, die Cashs Lieder singen. Mit Interpreten, die man nicht kennt. Das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Tschüss.